wo die Internatsschule lag, die Tim, Karl, Gabi und Klößchen besuchten. Im Foyer des Hauptgebäudes hatten sich zwar längst nicht alle 500 Schülerinnen und Schüler eingefunden, aber doch über 200. Dazu noch Lehrer, Eltern, Politiker, allen voran Bürgermeister Karl Walter Wichtigmann und sogar einige Journalisten. Endlich trat Dr. Olaf Freund, der Direktor der Schule, hinters Rednerpult. Er war um die 60, hochgewachsen, trug eisengraues Haar auf dem Kopf und eine Hakennase im Gesicht. Er galt als streng, aber gerecht.